Zu Gast bei HR2 Kultur am Nachmittag ist Dr. Ingo Köhler, ein Unternehmenshistoriker, der jetzt gemeinsam mit Johannes Beer ein Buch herausgegeben hat. Verfolgt, arisiert, wieder gut gemacht, wie aus dem Warenhauskonzern Hermann Tietz Hertie wurde. Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Hertie sagt mir noch was. Da bin ich mit meiner Mutter als kleiner Bub in Frankfurt auf die Zeil gegangen. Ich glaube, im Main-Taunus-Zentrum gab es auch einen. Eine Unternehmensgeschichte, von der man dachte, ach, bestimmt eine Gründung in den 50er Jahren. Denkste. Sie haben geforscht, Sie haben ein dickes Buch herausgegeben, jetzt geschrieben. Was ist das, dieses Hertie? Das ist eine Abkürzung. Ja, Hertie ist tatsächlich ein Name, der erst Anfang der 30er Jahre entstanden ist und der auf die Gründer des Unternehmens zurückgeht. Hermann Tietz. Das ist ein Unternehmen, das 1882 gegründet wurde und dann sehr schnell zum zweitgrößten, muss man sagen, in den 1920er Jahren zweitgrößten Warenhauskonzern in Deutschland angewachsen ist und dann in der Nachkriegszeit wirklich eine der Symbole der Warenhauskultur in Deutschland während der sogenannten Wirtschaftswunderjahre war. Also einer der wirklich großen Warenhauskonzerne, wie wir ja auch zum Beispiel Karstadt kennen oder heute Galeria Kaufhof. Die langsam aber sicher sterben, darauf wollen wir leider nicht eingehen, also leider, weil sie sterben. Aber Herr Köhler, was war denn vorher? Was war denn vor den Kaufhäusern? Vor den Kaufhäusern war es tatsächlich so, dass der Einzelhandel dominiert hat. Da war es so, da ging man halt in die kleinen Läden zu den Verkäufern, die man auch vielleicht persönlich dann natürlich, umso öfter man dort gekauft hat, kannte. Und diese Warenhäuser waren dann die große Neuerung. Dort gab es ein riesiges Warensortiment. Das waren tatsächlich Kathedralen des Konsums in den 20er Jahren, wo man halt im Grunde ein vollständiges Sortiment aller Waren bekam für den alltäglichen Bedarf. Und das war eine sehr, sehr große Neuerung, die auch unser gesamtes Konsumverhalten verändert hat, die auch die Innenstädte natürlich verändert hat durch diese Tempel des Konsums. Und dort gab es eben auch Waren von der Stange. Sehr viel Textilien, das war auch das Neue, dass nichts mehr maßgeschneidert sein musste, sondern halt tatsächlich auf den Massenkonsum ausgelegt. Und das zu einem festen Preis, wo man nicht mehr wie früher mit dem Einzelhändler verhandeln musste, sondern wo man schon das Preisetikett, wie man das heute auch kennt, an der Ware direkt vorgefunden hat. Ganz kurz, kam das aus England, Amerika, Frankreich? Also ich denke an Harrods oder an Galerie Lafayette. Ja, richtig. Es gab Vorläufer im europäischen Ausland, aber Deutschland war dann relativ schnell, wie man sieht, Ende des 19. Jahrhunderts hat er sehr schnell aufgeholt und diese Idee ist sehr schnell nach Deutschland geschwappt. Ingo Köhler zu Gast bei HR2 Kultur am Nachmittag. Wir reden über Hertie, Hermann Tietz, ein Kaufhauskonzern. Ich nehme an, Herr Tietz und seine Mitstreiter sind sehr, sehr reich geworden damit, denn diese Warenhäuser machten extremen Profit davon, dass sie eben ganz viele gekauft haben und zu sagenhaften Preisen, anders als jetzt ein Einzelhändler an der Ecke. Warum hieß das dann irgendwann Hertie? Ja, das hängt natürlich tatsächlich mit der Entwicklung in der NS-Zeit zusammen. Mit den großen Angriffen gegen jüdische Warenhauskonzerne, die sehr schnell nach der sogenannten Machterlangung einsetzten und die im Grunde das Warenhaus als Symbol des jüdischen Einflusses auf die deutsche Wirtschaftswelt angesehen haben. Am 1. April 1933 bereits gab es einen großen Boykott, zentral ausgerichtet vom Regime, der sehr deutlich gemacht hat, dass man im Grunde ja sich einsetzen wollte für den Mittelstand, für diese kleineren Unternehmen wieder und gegen diese jüdischen anonymen Warenhäuser vorgehen wollte. Jetzt haben wir dieses Wort der Arisierung. Ich finde das ein ziemlich perverses Wort, weil man musste in den 30er Jahren einen Arier-Nachweis erbringen. Also man musste bis, glaube ich, in die zweite oder dritte Generation nachweisen, dass man kein Jude oder Jüdin ist. Und die Arisierung, das war ja praktisch ein Raub. Kann man das so sagen, einfach gesagt? Das kann man im Grunde genau so sagen. Es ist eine Verdrängung der Juden aus dem Wirtschaftsleben. eine Ausschaltung, eine Diskriminierung, die sich dann natürlich ganz eng mit den Verfolgungsmaßnahmen des NS-Regimes verbunden hat. Es ist ein Herausdrängen der jüdischen großen Unternehmer der 20er Jahre aus der gesamten deutschen Wirtschaft. Wir haben in Frankfurt noch das Beispiel von Gustav Gerst, der auch Kaufhäuser betrieben hat in Hanau, Aschaffenburg und Frankfurt, so viel ich weiß. Er hat den Goethe-Turm gestiftet. Er wollte gar nicht, dass man darüber redet. Man kann heute am neuen Goethe-Turm eine kleine Tafel sehen. Auch er ist ja vertrieben worden. Was ist denn aus Hermann Tietz und den ganzen Angestellten geworden? Und was war das technisch, diese Arisierung? Gehörte das plötzlich dann jemand anderem? Ja, das ist tatsächlich eine große Vermögensverschiebung, ein Raub. Und es gehörte tatsächlich dann anderen. Das Ganze, da muss man vielleicht ein wenig ausholen. Also Arisierung selber, dieser Begriff, ist natürlich ein schrecklicher Begriff. Das ist ein Begriff aus der Zeit, aber wir finden im Grunde heute, nutzen wir diesen Begriff immer in Anführungsstrichen noch dazu, um genau diese Einmaligkeit des Raubes im deutschen Wirtschaftsleben der Anfangszeit des NS zu bezeichnen. Das Unternehmen war sehr erfolgreich in den 20er Jahren, hat unter anderem, das werden die ein oder anderen vielleicht noch mehr kennen als Hertie, 1926 das KaDeWe in Berlin übernommen, auch von einem jüdischen Kaufhausinhaber. Da haben sie sehr viel Geld investiert und haben dann das Problem bekommen, dass in der Weltwirtschaftskrise die Umsätze zum ersten Mal quasi zurückgingen. Es war 29. Das war 29 bis 31 quasi. Und dort hatte man Schulden. Das hatten aber alle Warenhausunternehmer. Ja? Insbesondere deswegen, weil Sie müssen sich ja auch vorstellen, man musste diese ganzen Waren ja ankaufen, dann in Lagern quasi vorbereiten für den großen Verkauf in den Warenhäusern. Also man hatte immer viel mit Banken zu tun, die einem die Kredite gaben. Und dann 1933 weigerten sich diese Banken, die Gläubiger, das war insbesondere die Dresdner Bank und die Deutsche Bank, weitere Kredite an das Unternehmen zu vergeben. Und so hat man Druck auf die jüdische Inhaberfamilie, das ist Georg und Martin Tietz und der Schwiegersohn des Gründers Hugo Zwillenberg, ausgeübt, aus dem Unternehmen auszuscheiden. Das heißt, das Kaufhaus hatte kein, oder Warenhaus korrekt, kein Geld mehr von den Banken bekommen, um schon mal 200 Mieter oder 5000 Mieter zu kaufen, die dann ausgezeichnet und in die verschiedenen Filialen geliefert wurden. Genau richtig. Man drehte ihnen quasi den Geldhahn ab, mehr oder weniger. Was in normalen Zeiten ein normales Geschäft gewesen wäre, dass man diese Kredite weitervergab, prolongiert nennt man das, das hörte auf. Insbesondere, weil sich die Banken natürlich auch darüber bewusst waren, nach den Angriffen, die dann nach der Machterlangung erfolgten, die waren sich bewusst, dass das eine unsichere Investition ist. Wie würde es weitergehen mit den jüdischen Warenhäusern? Sehen wir unser Geld jemals wieder? Genau. Und dieses Austrocknen oder Ausbluten, kann man ja fast sagen, was hatte das zur Folge? Sind die dann pleite gegangen oder wie ist das abgelaufen? Nein, man hat tatsächlich die Eigentümer im Grunde aus dem Unternehmen gedrängt. Zunächst einmal haben die Banken sich an höchster Stelle versichert, ob denn überhaupt das Weiterführen von Warenhäusern und eben auch von der Hermann Tietz OHG, so hieß das ganz formal, gewünscht war. Und man fragte tatsächlich bei Hitler an, also an oberster Stelle, ob das denn gewünscht sei. Und dort hat man sich dann entschieden, weil man Angst hatte, die ganzen Zulieferer, die vielen deutschen Firmen, die so an einem Warenhaus mit dranhingen, zu gefährden und zu sagen, gut, wir geben weitere Kredite, aber nur dann, wenn die jüdischen Inhaber aus dem Unternehmen ausscheiden. Und sie wurden ausgeschieden. Genau, das ist ein Verfahren mit zwei Schritten, weil es handelte sich tatsächlich um eine Personengesellschaft. Das war sehr einzigartig. Die meisten großen Unternehmen in den 20er Jahren waren bereits Aktiengesellschaften, so wie Karstadt zum Beispiel. Das war aber eine Personengesellschaft, ein Familienunternehmen. Und da war dann das Problem, da musste man eine bestimmte Strategie wählen, um die Inhaber dann aus dem Unternehmen zu drängen. Man gründete zunächst eine Art Beteiligungsgesellschaft, die nannte man dann in Reminiszenz an Hermann Tietz eben Herti. Es war quasi ein Markennamen auch für Produkte des Hauses. Und die wurden zu Teilhabern in der Personengesellschaft. Und dann drängte man den ersten Inhaber heraus, Hugo Zwillenberg, und an diese Position trat Herti. Und erst dann wurden weitere Kredite, Großkredite, an das Unternehmen vergeben. Ein Jahr später, das ist der zweite Schritt, mussten dann auch Georg und Martin Tietz aus dem Unternehmen ausscheiden. Man hat sie dazu gebracht, dass sie ihr Vermögen quasi aus dem Unternehmen herausziehen mussten. Das ist etwas technisch, weil Personengesellschaften, da ist nicht immer so klar, was ist geschäftliches Geld und was ist privates Geld. Dieser ganze Konzern bestand aus 20 Verkaufsstellen, Niederlassungen, großen Warenhäusern und 30 weiteren Unternehmen. Das waren Betriebsgesellschaften, Lagergesellschaften, auch Produktionsgesellschaften. Und da musste man nun den Wert feststellen und quasi den Besitz herausrechnen. Man hat einen sogenannten Auseinandersetzungsvertrag, man kann das auch Verdrängungsvertrag nennen, gebildet. Man sieht das, Sie haben ein wunderschönes Schaubild, ein historisches. Ja. Und wir vergessen bitte nicht die Grundstücke. Es sind ja absolute Filetlagen in den Großstädten gewesen. Das ist im Grunde der zentrale Besitz, das ist der Kern des Besitzes. Und wie ist das denn weitergegangen? Die sind rausgedrängt worden. Was ist aus denen ganz persönlich geworden? Das sind ja Juden gewesen, sie waren ja unter Lebensgefahr, spätestens ab 38 in höchster Lebensgefahr. Was ist geschehen mit den dreien? Ja, zunächst dachten man tatsächlich, man könnte sich, weil man nicht mehr in so exponierter Position war als Kaufhausdirektor, als jüdischer Kaufhausdirektor, war man natürlich ganz zentral den Angriffen ausgesetzt. Man hoffte, dass man sich quasi aus der Öffentlichkeit etwas zurückziehen konnte. Hugo Zwillenberg hat sich auf ein Landgut zurückgezogen im Westhavelland. Georg und Martin Tietz, die haben zunächst versucht, weiter zu agieren, haben aus der Masse dieser vielen Unternehmen des Herti-Konzerns ein Unternehmen im Grunde behalten und dann weitere zwei Gesellschaften auch in London gegründet, um Außenhandelsgeschäfte noch zu führen. Also man hoffte im Grunde in Deutschland weiter noch seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Ja, das hat aber nicht funktioniert. Mitte der 30er Jahre wusste ja niemand vom schlimmen Ende. Richtig. Was ist aus denen geworden? Wann sind die dann gestorben? Ja, die sind dann tatsächlich letztendlich 1936, 37, als die Verfolgung immer radikaler wurde, hat man sich entschlossen, dann tatsächlich auch auszuwandern. Georg und Martin Tietz haben dann eine Finanzeinbürgerung in Liechtenstein sich darum erfolgreich bemüht und konnten dann aufgrund dessen, dass sie einen Ausländerstatus hatten, in die USA, nach New York letztendlich flüchten. Martin Tietz ist auf Kuba geblieben, was auch so eine Art Rettungsinsel für Emigranten in dieser Zeit war. Hugo Zwillenberg blieb noch länger, wurde dann 1938 in der Nacht des November-Pogroms verhaftet und dann kommt im Grunde der nächste Schritt des Raubes. Er musste sich verpflichten, wie alle anderen später auch, seine privaten Wohnhäuser in Berlin, das waren Stadtvillen in besten Lagen, eben auch zu veräußern. Und erst als er das tat, ist er dann aus dem KZ Sachsenhausen freigekommen, ist zunächst in die Niederlande geflüchtet, hat ebenfalls versucht, die Flucht abzusichern, indem er Honorarkonsul von Nicaragua wurde, ist dann aber 1943 wieder verhaftet worden, ist in ein Durchgangslager gebracht worden, hat versucht zu flüchten, ist dann aber mit seiner gesamten Familie im Grunde die letzten Kriegsjahre durch Europa geirrt, durch Internierungslager, wurde später dann ausgetauscht gegen deutsche Kriegsgefangene und hat wie der gesamte engste Kreis der Familie Tietz und Zwillenberg, Gott sei Dank, die Mordmaschinerie des Nationalsozialismus überlebt. Dr. Ingo Köhler, der Unternehmenshistoriker, hat gemeinsam mit Johannes Beer das Buch geschrieben, verfolgt, arisiert in Anführung, wiedergutgemacht. Ist dann was wiedergutgemacht worden und warum hat es so lange gedauert, bis das mal so richtig aufgearbeitet wurde? Ich habe schon immer mal wieder was davon gehört, aber so eine große Studie habe ich nicht gesehen bisher. Ja, es ist wirklich sehr lange nicht aufgearbeitet worden. Da gibt es einige Erklärungen, aber letztendlich keine Entschuldigung für. Man muss trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Es waren ja zunächst die Banken, denen quasi Hertie gehörte. Und die hatten einen Geschäftsführer eingesetzt, der war ehemals Einkaufschef bei Hertie, kannte also die Familie auch. Und der hat dann 1937 bis 40 nach und nach die Anteile der Banken aufgekauft, weil die Banken kein Interesse mehr an Warenhausgeschäft hatten. Und dann gab es eben nach 1945 die Frage, wie geht man mit diesem gesamten Raub um? Und Georg Karg, der dann im Grunde der Besitzer war, der war einer der klassischen Patriarchen der Wirtschaftswunderzeit, ein Wirtschaftswunderkapitän. Und er hat das Unternehmen wie ein Familienunternehmen geführt. Und da müssen wir uns vorstellen, eine Erklärung ist, die wir immer wieder bei Familienunternehmen sehen, dass es doch erst eine gewisse Distanz, die zweite oder dritte Generation braucht, ehe die Familie tatsächlich bereit vielleicht auch ist, sich kritisch mit der Vergangenheit der eigenen Familie, des eigenen Großvaters in diesem Fall auseinanderzusetzen. Eine zweite Erklärung ist, die erste Welle tatsächlich der tatsächlichen Aufarbeitung, ja, nach der Restitution, wie man das nannte, Rückerstattung, die kam im Grunde erst Ende der 1990er Jahre mit großen Raubgolddebatten, die losbrachen. Und zu diesem Zeitpunkt gab es eben Hertie gar nicht mehr. Das Unternehmen ist 1993 an Karstadt verkauft worden und es existierten von dem Inhaber, von Georg Karg, letztendlich Stiftungen noch, wie die gemeinnützige Hertie-Stiftung, die erst 1974 gegründet ist, die sich aber nicht mehr so recht, viel zu lange nicht mehr so recht in der Tradition, eben bis zurück zur jüdischen Gründerfamilie gesehen haben. Und da wurde es wirklich Zeit, dass man diese Linien wieder aufnimmt und der Gründer gedenkt. Es benötigte aber erst eine Initiative von Studenten der Hertie School, die sich ja auch Demokratiestärken auf die Fahnen geschrieben hat, vor ungefähr 4, 5 Jahren, um auf diese Traditionslinien und das Gedenken an die Gründerfamilie hinzuweisen, ehe dann tatsächlich eine Aufarbeitung möglich war. Ingo Köhler, vielen Dank für diese ungeheuerliche Arbeit. Ein Buch, was spannend ist, leider, muss man sagen. Ich habe viel gelernt und wenn ich in ein Kaufhaus gehe, tue ich das, solange ich es kann und erinnere mich an meine Kindheit im Hertie in Frankfurt und sonst wo. Vielen Dank für dieses Buch. Es heißt Verfolgt, arisiert, wiedergutgemacht, Fragezeichen, wie aus dem Warenhauskonzern Hermann Tietz Hertie wurde, von Ingo Köhler hier bei uns in HR2 Kultur und Johannes Beer, erschienen bei Siedler. Vielen Dank. Sehr gerne.